Martin Auers Geschichtenmaschine. Gestern war ich im Schlumperwald. Gott, war das Schrudel. Ich bin jetzt noch ganz zerbrieselt davon. Der Wald war so schlumper und alles war so schierlich. Und ich ganz allein mittendrin. In der Ferne hab ich den Gmorg haruchzen gehört. Und die Zirelise hat ganz grabel genötscht. Und rund um mich sind die ganze Zeit lauter kleine Zwinken herumgezirkelt, dass mir ganz zimpel davon geworden ist. Ich bin gegangen und gegangen. Und der Wald ist immer schlumperer und schlumperer geworden. Auf einmal steht vor mir ein Garlwort. Ein richtig zumpler Garlwort. Und plunkt mich an mit seinen Girnstruben. Jetzt ist's Strage mit mir, habe ich mir gedacht. Der guracht mich jetzt und dann bin ich Krumpel. Aber er hat mich nur böse angeplunkt und ist davon gehimpert. Auf einmal bin ich in einen Krommach gekommen. Rund um mich riesige Stürzen und Frimpe, in denen die Murken gewinst haben. Da sehe ich in der Ferne ein kleines Stirrwink zwiegen. Na Gott sei Dank, habe ich mir gedacht, wenigstens ein Stirrwink. Aber wie ich ihm nachgehe, verhubelt es sich immer mehr. Und ich denke mir, warum verhubelt sich das so? Da bin ich über eine Rumsel gepflanzt. Rund um mich wird alles munkel. Die Strölze kriesen, die Umpe quatzen, die Mömpe gmugeln. Und da ist sie erschienen. Die große Humsa. Im ganzen Schlumperwald ist es schrugelschlirr geworden. Kein Strolz hat gemunzt, kein Zwink hat sich getraut zu zirkeln, sogar der Gmorg hat aufgehört zu haruchzen. Im ganzen Schlumperwald hat sich kein Limp genüpft. Und die große Humsa ist ganz kra da gemorgt und nur ihre Krampennume haben gewalmt. Und dann hat sie sich erhoben und ist ganz langsam über den Schlumperwald davon gewirrt. Also eins sage ich euch, ich gehe nie mehr allein in den Schlumperwald. Im Park. Einmal bin ich durch einen Park gegangen. Es war ein schöner, sauberer Park, wo das Gras ganz gleich abgeschnitten ist und die Bänke sind ohne Vogelmist und auf den Wegen ist blanker Kies. Und in jeder Ecke steht ein Papierkorb aus Draht. Ich bin durch den Park gegangen und in einem Papierkorb habe ich etwas Buntes gesehen. Es war wie bunte Fetzen oder Kleider. Aber als ich näher gekommen bin, war ein Kind in dem Papierkorb. Es ist ganz ruhig in dem Papierkorb gelegen und ist mit seinem Spielzeugauto auf seinen Knien herumgefahren. »Was machst du da in dem Papierkorb?« habe ich gefragt. »Ist das ein neues Spiel?« »Das ist kein Spiel«, hat das Kind im Papierkorb gesagt. »Ich lieg hier ganz in echt.« »Was heißt in echt? Wieso bist du da? Wie bist du da hineingekommen?« »Wenn ich doch weggeworfen bin?« »Wieso kannst du weggeworfen sein? Kinder kann man doch nicht wegwerfen.« »Na, lieg ich vielleicht nicht da? Bin halt weggeworfen worden, weil sie mich nicht mehr gebraucht haben. Zuerst haben sie mich überall mitschleppen können, wie eine neue Puppe, und haben mich hergezeigt und Fotos von mir machen lassen und an alle Tanten geschickt. Und dann bin ich immer schwerer geworden und war nicht mehr ganz so gut zum Herzeigen. Und ich habe keine Grübchen im Popo mehr gehabt, sondern U-Beine. Und dann habe ich immer alles gefragt und wissen gewollt, wenn sie Fernseh gesehen haben. Und sie haben mir Popcorn und Zuckern gegeben, wenn ich still und brav bin. Und dann habe ich auf den Teppich gekotzt. Und beim Spazierengehen hab ich immer stehen bleiben gewollt und die Tauben angucken, und dann haben sie mich an der Hand gerissen und ich hab geschrien. Und wie ich dann noch in der Sandkiste immer mein Spielzeug verloren hab, da haben sie gesagt, das Kind ist zu gar nichts zu gebrauchen. Und sie sind nach Hause gegangen und haben mich nicht mitgenommen und einfach in den Papierkorb gesteckt, und da bin ich jetzt. Geh, das war sicher nur ein gemeiner Trick von denen, damit du's dir merken sollst. Die kommen sicher gleich wieder und holen dich und sagen, aber das nächste Mal lassen wir dich wirklich drin. Da hätten sie aber schon vorige Woche kommen müssen. So lange bist du schon da? Hast du denn keinen Hunger? Nein, nicht sehr. Es fliegt immer etwas herein. Ein halb aufgegessenes Eis, ein angebissener Apfel, ein Pausenbrot, das man von der Schule nicht wieder heimbringen darf, sonst schimpft die Mutti, irgend sowas halt. Sagen die Leute nichts zu dir, dass du da drin liegst? Die merken das doch nicht. Die schmeißen nur was rein und schauen gar nicht hin. Nur einmal hat einer reingeguckt und hat gesagt, es ist eine Frechheit, dass die Müllabfuhr nie die Papierkörbe ausleert. Ja, genau. Was ist, wenn die Müllabfuhr kommt? Ich weiß nicht. Dann komme ich halt auf die Müllhalde. Vielleicht gibt's dort noch mehr weggeworfene Kinder. Willst du nicht herauskommen und mit mir gehen? Nein, hat das Kind gesagt. Du kannst mich doch zu nichts gebrauchen. Ich hab gesagt, Kinder muss man ja nicht gebrauchen können. Kinder sind einfach da. Glaubst du? Hat das Kind gesagt. Da ist eine Frau gekommen und ist ganz hektisch im Park herumgelaufen und hat geschrien, wo steckst du denn schon wieder? Und wie sie das Kind im Papierkorb gesehen hat, ist sie hingegangen und hat es am Arm gerissen und es herausgehoben. Wann wirst du endlich lernen, dass du nach Hause kommen musst, bevor es finster wird? Muss ich dich denn immer holen kommen? Und deine Sandschaufel, hast du schon wieder deine Sandschaufel verloren? Wozu gibt man dir eine Sandschaufel? Du bist einfach zu nichts zu gebrauchen. Und sie hat das Kind am Arm hinter sich hergezogen. Und das Kind hat noch schnell ein Stück Schokoladenpapier aus dem Papierkorb fischen können und hat daran gelutscht, als es die Mutter fortgezogen hat. Und mehr weiß ich nicht. Jeden Tag fuhr Herr Müller mit dem kleinen Vorortezug in die Stadt, um in sein Büro zu gehen. Doch eines Tages blieb der Zug im Bahnhof nicht stehen. Hey, Herr Lokführer, halten Sie an, damit ich endlich aussteigen kann. Hey, Herr Lokführer, machen Sie Schluss, weil ich doch in die Arbeit muss. Hey, Mann, halt an! Ich will hier raus, ich halte nicht aus, ich fahre nie mehr mit der Eisenbahn. Dieser Zug wird immer schneller und sein Pfeifen immer greller. Wie er rattert, wie er puft, jetzt hebt er sich gar in die Luft. Hey Mann, halt an! Ich zeig sie an, wenn ich noch kann, man fliegt doch nicht mit der Eisenbahn. Mir fliegen Wolken um die Ohren, ich hab meinen Hut verloren. Die Krawatte saust im Wind und meine Thermosflasche rinnt. Hey Mann, halt an! Mein Aktenkoffer zerlegt sich schon, mein Butterbrot fliegt mir davon. Gott, ich kann es nicht ertragen, Gott, was wird mein Chef nur sagen? Was, anstatt zur Arbeit kommen, sind sie durch die Luft geschwommen. Hey Mann, sie sind krank. Erzählen Sie das dem anderen bloß, diesen Job, den sind Sie los. Die Erde versinkt in weiter Ferne, immer näher kommen die Sterne, da kommt's der Schaffner und betont, bitte anschnallen, wir landen am Mond. Hey Mann, bitte wann, geht der nächste Zug nach Hause? Ich muss zurück, sonst schmeißt mein Chef mich raus. Da sagt der Schaffner auf meine Frage, Lenz, wir bleiben hier nur 14 Tage. Schauen Sie sich um, haben Sie Spaß, dann fliegen wir weiter auf den Mars. Hey Mann, ich werd wahnsinnig, das geht doch nicht so, ich muss sofort in mein Büro. Da sagt ganz freundlich er zu mir, ein Büro haben wir auch hier. Wenn Sie wollen, können Sie bleiben und für uns einen Fahrplan schreiben. Hey Mann, ja dann. Dann bleib ich hier, wenn es sich lohnt, und bin der neue Mann im Mond. Seitdem hab ich hier auf den Mond im Fahrplanschreibbüro gewohnt. Längst fertig ist die Schreiberei, aber nie mehr kommt ein Zug vorbei. Hey Mann, ich kann doch hier nicht ewig oben bleiben und Fahrpläne für niemand schreiben. Hallo, ist hier niemand? Kommt mich keiner abholen? Ich bin so allein. Doch wenn wieder mal ein Zug entgleist und mit mir zu den Sternen reist, dann fahr ich mit, dann bin ich froh, dann pfeife ich auf das Büro. Hey Mann, ja dann geht die Reise richtig los und diese Reise wird vermaut. Ja,